Absolut klar sind jedoch Ursache, Wirkung und Ziel dieser neuen Perfidie. Wir alle wissen, dass die totalitäre Macht durch zweierlei ins Wanken gerät. Erstens durch den Widerstand von innen, durch die Gegnerschaft der Unterdrückten also. Und zweitens durch die freie Umwelt, deren Existenz und deren Wirken zwangsläufig der Totalität abträglich sein muss. Gegen diese freie Umwelt kann sich das totalitäre Regime abriegeln und einen Stachelpanzer um seinen Machtbereich legen. Es kann bei dieser Abkapselung sogar einige Erfolge haben. Aber die Rechnung geht dennoch nicht im Sinne der Kommunisten auf. Jede Maßnahme gegen die gefürchtete Freiheit von außen weckt neu den Widerstand im Inneren. Je mehr die Kommunisten sich unter dem Zwang ihrer eigenen Politik gegen die Umwelt abkapseln, umso größer werden die Empörung, die Unruhe und der Widerstand im Inneren. Es ist das uralte Gesetz vom Druck, der Gegendruck erzeugt. Wer sind denn die sogenannten Agenten? Es sind ehrliche, friedliche Bürger der DDR, die sich gegen das Regime empören. Ihre Kraft wird durch Schikanen, wie die gestern verkündeten, nur mobilisiert, nicht aber gelähmt. Die Kommunisten mögen mit ihren Anordnungen eine Hürde mehr zwischen ihre freiheitliebenden Gegner von innen und von außen geschoben haben. Sie mögen das vielleicht für einen Erfolg halten. Aber es ist ein Pyrrhussieg. Die Kommunisten selbst werden spüren müssen, ob es lohnt, ihn zu erringen.